Können wir die Seligkeit des Paradieses begreifen? Nein, wir können die Seligkeit des Paradieses nicht begreifen, weil sie die Erkenntnisfähigkeit unseres beschränkten Verstandes übersteigt und weil sich die Güter des Himmels mit den Gütern dieser Erde nicht vergleichen lassen. Das ist ein wahrhaftes Glaubensgeheimnis. Natürlich kann man uns ein bisschen was vorstellen im Himmel. Unterm Himmel, unterm Paradies, aber wirklich begreifen können wir diese Seligkeit nicht, weil wir eben momentan durch unseren Leib gehindert sind, das irgendwie allumfassend zu verstehen, zu begreifen, wie die Seele in einer ewigen, unendlichen sozusagen Seligkeit sich befinden kann. Worin besteht die Seligkeit? Na, sag's ja.